lacht. Der Luftikus des Tages hat heute mit Prominenten zu tun, die etwas für einen guten Zweck zur Versteigerung freigeben und jemanden, der das dann ersteigert. Und wir haben genauso jemanden gesucht, Wolfgang. Dabanik hat sich bei uns gemeldet, den man in diesem Land ja sehr gut kennt. Wolfgang, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Guten Morgen, Wolfgang. Sie haben schon einige Sachen ersteigert. Ja, ich habe schon einige Sachen bei der Tour de France gesteigert, bei der ich schon mehrmals eingeladen war. Mhm. Und zwar, wenn man da einmal die Ski von Franz Klammer gesteigert, die er zu seinem 60er von der Firma Head gekriegt hat. Ah, okay. Also eine Sonderedition, ja. Also ein ganz ein tolles Stück. Ja, absolut. Dann habe ich weiters einmal von Bernhard Eisel ein Radtrikot von Sky, ein Original-Radtrikot, was er bei der Tour de France getragen hat. Mit, cool. Mit Autogrammen von zwei Tour de France-Siegern, Chris Froome, Bradley Wiggins, gesteigert und der ganzen, also die ganze Mannschaft hat da auch unterschrieben. Ja. Dann habe ich weiters ein Original Tour de France-Trikot von Marco Haller gesteigert, mhm. mit deinen Originalstartnummern noch drauf. Cool. Dann einen Skisprunganzug von unserem Rekord-Olympiasieger Felix Gottwald. Wow. Ja, und was passiert? Ja. Und Wolfgang, was passiert dann mit diesen Dingen? Ja, die habe ich eigentlich noch bei mir. Und aber es kann sein, dass wir sie irgendwann einmal versteigern, weil ich mache ja mit meinem Freund, mit meinem behinderten Sportkollegen Kurz Michi, mhm. ja auch eine Veranstaltung für den guten Zweck alle Jahr, das Bewegung für den guten Zweck. Mhm. Mittlerweile haben wir ja das schon 6 oder 7 Mal durchgeführt und heuer haben wir ja da ganz ein tolles Spendenergebnis von über 9000 Euro zusammengebracht und cool. haben unterstützen nur auch 5 Projekte Schöne für Sache. Menschen ja. Aus der Region, mhm. die mhm. halt Behinderte aus der Region. Und da könnte dann sein, dass diese Dinge, die Sie damals ersteigert haben, einfach weiter genau, versteigert werden. Genau, kann sein, dass wir da genau. speziell was machen ja. und das vielleicht zum 10-jährigen Jubiläum. Okay, wann macht es ja. das nächstes Jahr wieder? Das ist immer am ersten Sonntag im September. Mhm. Bewegung für den guten Zweck, das geht von Mauten auf die untere Valentinalm. Und da kann man wandern, laufen, E-Biken, cool. Radfahren, wie man will. Schöne Idee. Dann würde ich vorschlagen, Wolfgang, wenn es nächstes Jahr im September soweit ist, dann rufen Sie mich vorher an und dass wir das Ganze ein bisschen bewerben auch noch. Hm? Ja, super. Ja, danke. Das machen wir ganz bestimmt. Wolfgang, ich bedanke mich ganz herzlich für den Anruf und dem Michi Kurz ganz liebe Grüße von mir, bitte. Danke. Ja, hat mich gefreut, dass wir uns gehört haben. Alles ja. Gute und eine schöne Vorweihnachtszeit wünschen wir. Ja, danke vielmals. Danke. Alles Liebe, auf Wiederhören. Papa. Wir schicken was zu. Ein Frühstückspaket mit Milch- und Käsespezialitäten der Kärntner Milch.